Okay, dann herzlich willkommen zum heutigen Vortrag mit Gerhard Stapelfeld, Dialektische Kritik der liberalen Aufklärung und der bürgerlichen Revolution. Die Vollendung liberaler Utopie ist der Vortrag heute Abend überschrieben. Ich würde mal kurz auf die schon vorherigen zwei Vorträge der Ringvorlesung eingehen, wo wir uns momentan dann heute Abend befinden. Anschließend an die letzte Ringvorlesung zur Grundlegung und Aktualität kritischer Theorie wollen wir im Prinzip der Frage nachgehen, wie eine materialistische Kritik der Gesellschaft aussehen kann, die ihrem Gegenstand auf der Höhe der Zeit begegnet. Und dafür haben wir uns in dem Semester zwei zentrale Momente kapitalistischer Vergesellschaftung ausgesucht. Das ist einerseits der Universalismus, wovon die ersten zwei Vorträge und auch der heutige Vortrag handeln werden. Und danach werden wir uns dem Partikularismus zuwenden, um sozusagen der zentralen These nachzugehen, dass zahlreiche reaktionäre Ideologien in diesem Kontext zu diskutieren sind. Wie gesagt, der erste Block, also die ersten drei Vorträge mit dem ersten Vortrag von Samuel Salzborn und dem zweiten Vortrag von Mirko Stieber letzte Woche, wollten wir uns dem Verhältnis von Universalismus und Kapital widmen, haben dann zunächst die Ideengeschichte der Aufklärung behandelt und haben dann letzte Woche den Aufstieg und den Niedergang des bürgerlichen Individuums betrachtet und wollen heute uns sozusagen der Hoffnung auf eine Überwindung des Kapitalverhältnisses widmen. Und dabei steht vor allem eben die Kritik der liberalen Aufklärung sowie der bürgerlichen Revolution im Mittelpunkt, bevor wir dann nächste Woche den Moment des Partikularen uns näher betrachten werden. Die Thesen heute Abend werden dann vor allem zu diskutieren sein, eben inwiefern die Geschichte der Gewalt eben durch die bürgerliche Revolution nicht überwunden wurde, sondern eben ausschließlich in eine rationalisierte Form übersetzt bzw. fortgesetzt worden sind. Und daraus soll allerdings nicht die Verwerfung liberaler Thesen und Ideen erfolgen, sondern eben tatsächlich die Bewahrung dieser Ideen, um sie dann in einer proletarischen Revolution wahrzumachen, so zumindest die dialektische Kritik, die man anfänglich bei Hegel und dann später auch bei Marx und Engels nachvollziehen konnte. Der heutige Referent Gerhard Stapelfeld lehrte bis 2009 am Institut für Soziologie in Hamburg. Und ich hatte jetzt mal noch so zwei Bücher herausgesucht, die wir einerseits hier auf unserem Büchertisch auch anbieten, die andererseits aber auch zentral jetzt für den Vortrag heute Abend sind. Das ist einerseits Der Geist des Widerspruchs, Studien zur Dialektik, der in zwei Teilen bis jetzt erschienen ist und sozusagen die These beinhaltet, dass der Neoliberalismus jede Kritik verwirft, sowohl die praktische und die theoretische, und auf der anderen Seite Aufstieg und Fall des Individuums, Kritik der bürgerlichen Anthropologie, wo sozusagen die Utopie eines Individuums diskutiert wird, das allerdings eben nur negativ zu bestimmen ist. Nach der Einleitung würde ich dann Gerhard Stapelfeld übergeben und würde dann am Ende des Vortrags auch nochmal was zu den nächsten Vorträgen sagen. Danke. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir haben ein sehr schönes Thema, wie ich finde, und also ein mindestens so schwieriges wie schönes, nämlich die dialektische Kritik der liberalen Aufklärung und der bürgerlichen Revolution. Und damit das irgendwie in 90 Minuten handhabbar wird, werde ich es versuchen, möglichst deutlich zu strukturieren mit immer klaren Argumentationsschritten. Also, ich fange einmal an, erstens nochmal das Thema vorzustellen, worum es da eigentlich geht, damit das etwas plausibler wird als nur in dieser Überschrift. Dann geht es beim Thema wesentlich um verschiedene Kritiken, die an der Französischen Revolution geübt wurden und am englischen Industriekapitalismus. Und zwar von Seiten von Hegel, Französische Revolution, und Marx, englischer liberaler englische liberale Politikökonomie, in Form einer dialektischen Kritik. Deshalb zweitens der Versuch zu umreißen, was eine dialektische Kritik ist im Unterschied zur aufklärenden Verstandesphilosophie der bürgerlichen Revolution. Also worin besteht eigentlich das, was ist die Intention von Dialektik, was sind die Grundmotive und was kann man sich näher darunter dann denken. Drittens würde ich dann Hegels Kritik der Französischen Revolution, auch vermittelt durch seine Kritik an der Philosophie von Immanuel Kant, nach Marx der deutsche Philosoph der Französischen Revolution, umreißen und zum Schluss Marx Kritik der liberalen Politikökonomie. Also diese vier Schritte. Für den Vortrag jetzt gilt, was für alle Vorträge sowieso gilt, die man irgendwo hält in anderthalb Stunden, bevor man die Bahn wieder besteigt. Es ist eine Anregung zum Selbststudium. Also ich versuche mehr, das Thema zu strukturieren. Und ich nenne auch die Literatur, die vielleicht ganz hilfreich wäre, um mit diesem Thema umzugehen. Es ist eine Anregung, aber eben auch nicht mehr. Und das ist, glaube ich, auch ohnehin das, was man leisten kann, selbst wenn man nicht nur anderthalb Stunden zur Verfügung hat, sondern vielleicht sogar ein ganzes Semester. Also, dann fange ich mal an mit der Erklärung des Vortragstitels Dialektische Kritik der liberalen Aufklärung und der bürgerlichen Revolution. Es geht zunächst mal um das Zeitalter des Liberalismus. Das heißt eine Epoche von etwa 100 Jahren, die am Anfang beginnt vielleicht um 1763 mit dem Ende des Siebenjährigen Krieges zwischen England und Frankreich, vor allen Dingen um die Dominanz in der kapitalistischen Weltökonomie, ungefähr 1764-65 mit dem Beginn der ersten industriellen Revolution, die wesentlich noch eine industrielle Revolution ist, bei der es um die Herstellung von Konsumwaren geht, das heißt vor allen Dingen von Tuchen, Wolle, Baumwolle, Leinen, Seide, und bei der man bis auf die eine Ausnahme der Locomotion man nicht sagen kann, dass dort Wissenschaft systematisch in Technik umgesetzt wird. Das erfolgt erst 100 Jahre später. Das heißt, das erfolgt erst dann, wenn die Phase des Liberalismus, in den es Imperialismus übergeht, und das kann man sehr gut datieren, das ist 1873, gibt es eine große Depression, genau wie man nachher 1929-33 eine große Depression genannt hat. Diese große Depression von 1873 unmittelbar dauert bis 1879 und dann gibt es eine etwas abflachende Depression bis 1890-95, dann geht es wieder bergauf und 1914 bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges. Also das ist die Krise, die den Liberalismus beendet und in den Imperialismus überführt. Und wenn man die Anfänge nimmt, diese Epoche des Liberalismus, dann gibt es in der Geschichte, in der Philosophiegeschichte ebenso wie in der politischen oder Sozialgeschichte selten Epochen, die so viel Sozialutopien, das heißt also so viel Ideen freisetzen, Fantasien, objektive gesellschaftliche Fantasien freisetzen wie diese. Das, was hier die oberste emanzipatorische Idee ist, dass jetzt nicht mehr die Welteinheit in Gott besteht, sondern die Vernunft herrschen soll. In einem atheistischen Sinne zunächst, das schlägt aber um, aber zunächst mal ganz atheistisch und deshalb, wenn man es christlich ausdrücken will, mit einer absoluten Säkularisierung der Versöhnungsidee oder der Erlösungshoffnung. Mit dieser Herrschaft der Vernunft, unter der alle Menschen stehen, ist dann verbunden die Gleichheit im moralisch-politischen Sinn aller Menschen, dass kein Mensch mehr über den anderen herrscht als Utopie, weshalb sie alle frei sind. Die allgemeine Freiheit, die Freiheit des Menschen als Menschen. In dem Sinne eine kosmopolitisch geeinte, weltbürgerlich geeinte Gesellschaft. Und das heißt ökonomisch das Versprechen des Wohlstands nicht nur Englands und Frankreichs und der Niederlande, sondern das Versprechen des Wohlstands der Nationen. Adam Smith. Nationen, die nach der französischen Idee durch einen vernünftigen allgemeinen Willen im Sinne einer Volonté générale konstituiert sind als Republik, das hier zum ersten Mal im genauen Sinne mit der Herrschaft der Vernunft gesellschaftliche und persönliche Verhältnisse existieren und das Individuum unter diesen unpersönlichen Verhältnissen, Vernunftverhältnissen autonom erscheint. Weil hier alle gleichermaßen frei gelten und es keine persönliche Herrschaft von Menschen über Menschen nach der Utopie geben kann, lautet die großartigste Utopie, die nach Immanuel Kant, dass ein Zustand ewigen Friedens eine, sagt Kant auch, nicht empirische Realität, sondern er nennt das eine vernunftgegründete Hoffnung sei. In diesem Sinne dieser Vernunftutopien besteht der Anspruch, einen Bruch mit aller bisherigen Geschichte als einer Geschichte der Gewalt oder wie Hegel das so drastisch ausdrückt, eine Geschichte als Schlachtbank vollzogen zu haben. Diese Herrschaft der Vernunft äußert sich dann sehr drastisch, und das ist das, was viele Zeitgenossen und dann die weitere Philosophie und Sozialgeschichte anregt und dann produziert, in einer Gewaltform, in einer rationalisierten Gewalt, wie man sie bis dahin nicht gekannt hat, auch nach dem Zeugnis der Zeitgenossen. Und zwar einmal im Sinne des ökonomischen Liberalismus in England. Adam Smith hat das ganz drastisch so ausgedrückt, dass er sagt, im Unterschied zum bisherigen Handelskapitalismus gilt nicht der Handel, sondern die Produktion als Reichtum schaffend. Die Arbeit, der Arbeiter schafft den Reichtum. Und wie selbstverständlich, sagt Adam Smith, dass der Arbeiter, die Arbeiter, die Working Poor sind, die arbeitenden Armen. Und zwar in einem solchen Ausmaß drückt er das aus, als Zitat, dass er sagt, die Arbeit eines freien Arbeiters sei billiger als die eines Sklaven. Weshalb das Wort Lohnsklaverei hier auftaucht. Weil der Sklave immer erhalten werden muss und weil er auch die Peitsche braucht, um angetrieben zu werden, während der freie Arbeiter, der keine Produktionsmittel hat, aber als Person auch freigesetzt ist aus feudalen Abhängigkeiten und ähnlichen Abhängigkeiten, nur über die anonymen Zwänge der bürgerlichen Ökonomie gewissermaßen über die Invisible Hand zur Arbeit gezwungen wird und es tun muss, und zwar mehr als unter der Peitsche. Man kann das nachlesen, das Arbeiterelend schriftstellerisch ausgesprochen eindrucksvoll dargelegt bei Friedrich Engels in der Lage der arbeitenden Klasse in England, ganz umfänglich dargestellt, alle Seiten dieses Arbeiterelends von den Behausungen über die Fabriken bis zur Infrastruktur, das Leben von, die Arbeit von Kindern, von Frauen. Es sind ja am Anfang der industriellen Revolution vor allem Kinder, die dort ausgebeutet werden, während es die Männer weniger sind, weil sie Handwerker sind. Die sind dann eher, werden dann entlassen, weil sie frei sind, in die Arbeitslosigkeit. Das setzt ja voraus, dass man von Produktionsmitteln frei ist. Das heißt also, der Proletarier ist gewissermaßen per Definition immer schon potenziell das, was man heute arbeitslos nennt. Es sind also zuerst Kinder, dann Frauen und viel später erst ab nach dem Übergang in die zweite Phase des Liberalismus, als dann die Produktionsmittelindustrie revolutioniert wird, sind es nachher dann auch vor allen Dingen Männer. Aber zunächst mal sind es wesentlich Kinder und dann auch Frauen. In Frankreich, der Umschlag der Utopien oder die Vollendung der Utopien, also weil die Zeit kürzer ist und die Konzentration der Gewalt auch noch augenscheinlicher ist, die Erklärung der Menschenrechte 1789, Zentralbegriffe der vernünftige allgemeine Wille, der jetzt herrschen soll, und die Freiheit und Gleichheit aller und den Kosmopolitismus der Bürger sichern soll und proklamieren soll. Und dann beginnt vier Jahre später die Vollendung der Vernunftutopie im Terror. Und zwar besonders augenscheinlich dadurch, dass diese Vernunft in Frankreich mit einer Metapher bedacht wird, also schon weit vor der Französischen Revolution, als höchstes Wesen. Und die Vernunft wird dort vergöttlicht. Das heißt, Ende des Jahres 1793 findet in Notre-Dame in Paris zum ersten Mal eine Messe zu Ehren des höchsten Wesens, der vergöttlichten Vernunft statt. Und deshalb habe ich vorhin gesagt, da schlägt der Atheismus um und hier wird die Vernunft, die eigentlich die Götter gestürzt hat oder den Gott gestürzt hat, wieder selber zum Gott und zieht in die Kirche ein. Und dann entwickelt sich in der Zeit des Schreckens der Jakobinerherrschaft, vor allen Dingen als Robespierre die Führung übernimmt, diese Anbetung der Vernunft so, dass Robespierre die Idee hat, man müsse ein System von Festen in Frankreich einführen und das höchste Fest sollte sein das Fest des höchsten Wesens, das Fest der Vernunft, und Robespierre tritt dann auf als Oberpriester für diese vergöttlichte Vernunft. Im Juni 1794 und 6-7 Wochen später wird Robespierre hingerichtet, weil das Fest des höchsten Wesens, das heißt das Fest der Vernunft, einleitet, nicht den Terror, sondern den großen Terror in Frankreich. Und weil dann die Guillotine so schnell niederfällt, dass es nicht mehr reicht und man dann zu Erschießungen greift und zu Massenertränkungen und zu Massenerschießungen im Namen der Vernunft. Auf diesen Zusammenhang zwischen diesen ganz offenkundig großartigen Ideen, die so erscheinen, als sei im Liberalismus die ganze Geschichte der sozialen Utopien versammelt. Und von den Zeitgenossen, auch in Deutschland, insbesondere von Hegel, die so gefeiert wird, auf der einen Seite, dass dort alle Utopien seit Anaxagoras oder seit Sokrates oder Platon hier wirklich werden könnten und man sich darauf beruft, sodass die Geschichte gewissermaßen die Geschichte der Befreiung des Menschen, des Fortschritts im Bewusstsein der Freiheit zur Vollendung kommt. Dass aber auf der anderen Seite diese Vernunftutopien sich jetzt zeigen als purer Terror. Und zwar nicht einfach deshalb, weil das ein zufälliges Produkt ist, dieses Umschlagen, sondern man kann auch die Geschichte der Utopien vorher durchgehen und daran sehen, auf welchen Unterdrückungsmechanismen oder repressiven Vorstellungen die Utopien beruht haben. Der erste, der das Wort Utopia als Kunstwort entwickelt hat, Thomas Morus, 1515, 1516, hat also das Land Utopia in einem platonischen Dialog vorgestellt und es in Südamerika verortet. Und dieses Land Utopia ist dort also eine pure Arbeitsgesellschaft, repressiv ohne Ende, aber sehr rational, also schon ein rationaler Arbeitsterror, muss man wirklich sagen. Oder wenn man Platons Politeia nimmt, wo der Philosophenstaat sich dann gründet, zunächst mal auf den Staat der Wehrmänner, heißt es in der deutschen Übersetzung, also der Militärs, und dann darauf beruht, dass mit Freud gesagt Triebunterdrückung geleistet wird, also die Herrschaft der Vernunft über die Bedürfnisse, über die sinnliche Welt. Also diese Utopie, die noch nicht so heißt, weil es das Wort nicht gibt, also auf solcher Repression beruht. Also das kommt hier in wenigen Jahren zum Vorschein. Also wenn man das Jahr 1793, 1794 nimmt, diese Zeit, dann ist dort der erste Terror und dann der Grand Terror in Frankreich, ungefähr zur selben Zeit auch der Beginn der extremen Ausbeutung des englischen Proletariats, zunächst mal, wie gesagt, der Kinder und Frauen mehrheitlich, bevor dann die Männer an die Tagesordnung kommen. Man sieht es auch, dass in England zwischen 1750, 60 und 1800, 1820 viele Städte, die sich in Industriestädte verwandeln und ihre Einwohnerzahl teilweise um das Zehnfache erhöhen und die Slums ohne Ende wachsen in den Städten, außerhalb der Städte und so weiter. Und darauf gibt es jetzt auch diesen Zusammenhang zwischen diesen großartigen Utopien und einer nie dagewesenen Gewalt vier mögliche Reaktionen in der damaligen Philosophie mit praktischen Folgen. Die erste Reaktion ist die Reaktion der Gegenaufklärung in England und Frankreich. 1790 schreibt Edmund Burke seine Reflexion über die Französische Revolution und klagt dort schon an, den Terror der Vernunft, also ich benutze immer die Begriffe der Autoren, den Terror der Vernunft, dann den unbedingten Glauben an Revolution. Er sagt, wir Engländer haben die Revolution immer gehasst. Ein besonders bemerkenswerter Satz, weil England das Land ist, was in der Glorious Revolution den Begriff der Revolution von Kopernikus am Himmel beobachtet, der Sternenumlauf, zuerst auf die Erde geholt hat, sodass die Glorious Revolution die erste Revolution ist, wo man das Wort Revolution für Umwälzung im gesellschaftlichen, politischen, in der gesellschaftlichen, politischen Praxis hat. Dann gibt es in England die Gegenaufklärung von Thomas Robert Malthus über das Bevölkerungsgesetz 1798, gerichtet gegen das Versprechen des Wohlstands der Nationen mit einem Argument, ich weiß nicht, ob man das heute noch benutzt, aber vor 20, 30 Jahren auf alle Fälle, als man noch gesprochen hat davon, die Neoliberalen machen es, glaube ich, heute noch, so etwas martialisch von einer Bevölkerungsexplosion. Also das Hauptargument von Malthus ist ziemlich trivial. Und zwar sagt er, die Fruchtbarkeit des Bodens steigt nur linear an. Und nur linear steigt deshalb auch an die Herstellung von Lebensmitteln. Die Bevölkerung wächst aber exponentiell. Und deshalb wird es nie einen Wohlstand der Nation geben, sondern deshalb wird jede Ökonomie immer notwendig Elend hervorbringen und Tod hervorbringen und keinen allgemeinen Wohlstand. Ein Wohlstand der Nation schon gar nicht. Dann gibt es die deutsche Gegenaufklärung. Und zwar 1814-15 findet statt der Wiener Kongress zur Neuordnung Europas nach den Niederlagen der napoleonischen Armeen. Und da geht es um die Frage, auf welche normative, das heißt staatsrechtliche Grundlage, das neue Deutschland, der Deutsche Bund, gestellt werden soll. Und die Antwort ist dort die Abkehr vom französischen Vernunftrecht, vom Rationalismus und der Versuch, ein deutsches Staatsrecht als immer Zitat organisches Staatsrecht aus einer organischen Tradierung von Recht zur Gründung eines organischen Staats zu machen. Das heißt also blinde Tradition gegen jede Aufklärung. Und wenn Sie sich wundern, dass es hier um Staatsrecht geht, der Untertitel von Jean-Jacques Rousseau, der Gesellschaftsvertrag ist Grundsätze des Staatsrechts. Und das ist vielleicht sogar das wichtigste Buch für die Französische Revolution gewesen, sodass die Frage des Staatsrechts hier ein Zentralbereich war, wo von Deutschland aus dann die Französische Revolution kritisiert wurde. Und diese Gegenaufklärung ist, auf die bezieht sich der heutige Neoliberalismus immer. Also vor allen Dingen auf Burke und noch mehr auf Savigny, der Hauptdenker, Vordenker, 1992 verstorben. Friedrich August von Hayek zitiert immer Savigny und Burke auch. Immer die Abkehr von der Vernunft, von der Revolution, die Apologie gesellschaftlicher Irrationalität, das kommt dort her. Reaktion Nummer zwei auf diesen Zusammenhang von Vernunft, Utopie und Terror, ökonomischem wie politischem, ist der nationale Liberalismus in Deutschland, zuerst von Fichte und später von Friedrich List. Von Fichte gibt es 1793 dann Berichte über die Französische Revolution zur Berichtigung der Urteile über, des Publikums über die Französische Revolution, in der er darlegt oder fordert eine, für Deutschland eine Trennung von Weltbürgerrecht und Bürgerrecht. Das heißt, dass der deutsche Staat, wenn es ihn denn gäbe, nicht auf kosmopolitische Grundlage gestellt wird, und das stellt er antisemitisch dar, indem er sagt, die Juden sollen weltbürgerliche Rechte haben und Menschenrechte haben, aber kein Bürgerrecht. Das heißt, die Juden werden draußen gehalten und der Staat, der die Juden draußen hält, schließt sich nach innen autoritär zusammen und duldet das Besondere, das Individuum nicht. Im selben Sinne dann die Erklärung von Fichte 1808, Reden an die deutsche Nation, in denen er erklärt, gegen den französischen Rationalismus die Volksgemeinschaft, gegen die französische Gesellschaft und gegen den Gesellschaftsvertrag, die blinde Tradition, die Abstammungsgemeinschaft und die Gemeinschaft durch gemeinsam bewohnten Boden, antisemitisch aufgeladen dadurch, dass er sagt, was ist ein Volk? die Deutschen sind eigentlich die einzigen, die ein Volk sind. Sie sind jedenfalls das Urvolk und nicht die Juden. Und dieses Urvolk, schreibt er 1800 in einer Abhandlung über die politische Ökonomie, hat sich abzuschließen von der Welt, von der Weltgesellschaft, von der Weltökonomie und eine autarke Ökonomie zu konstituieren. Und Friedrich List hat das Ganze dann nachher erweitert mit anderen Bezügen auf England zur Konzeption dessen, was nachher im Deutschen Zollverein wirklich wurde. Also eine Vereinigung Deutschlands, politisch, ökonomisch, Abschaffung der Binnenzölle, einheitlicher Außenzolltarif als Volkswirtschaft. Weshalb das Ganze im Deutschen die Wissenschaft der Ökonomie, im Deutschen Volkswirtschaftslehre heißt, im Sinne dieser Gemeinschaftsökonomie, also der Begriff des Volkes. Weil ich eben gesagt habe, Savigny geht gegen Neoliberalismus. Franz Neumann hat 1942, als er das Buch Behemoth über den Nationalsozialismus publiziert hat, gesagt, Fichte sei der Vorläufer des Nationalsozialismus. Und das ist ganz treffend, wenn man guckt, wer nachher, insbesondere nach 1900, Fichte zitiert. Das sind dann die Anfänge des Nationalsozialismus in Deutschland. Insbesondere wird immer gewürdigt das Konzept der autarken Wirtschaft. Das ist ja geradezu nationalsozialistisch. Und Neumann sagt, und List sei der erste wirkliche Nationalsozialist gewesen. Dann gibt es die dritte Reaktion auf diesen Zusammenhang. Das ist der naturwissenschaftliche Positivismus von Saint-Simon und insbesondere von Auguste Comte. Ungefähr, also Saint-Simon stirbt 1825 und Comte schreibt seine ersten wichtigen Sachen 1822 und in den folgenden Jahren, stirbt 1857. Und da gibt es das Drei-Stadien-Gesetz. Und diese beiden Autoren wenden sich nicht ab von der Französischen Revolution oder von der liberalen Politikökonomie, sondern nehmen die Französische Revolution auf, indem sie sagen, das Verdienst der Französischen Revolution sei der Sturz des Ancien Regime gewesen, dass ein Regime gewesen sei, nur der Ordnung. Und die Gewalt der Revolution sei notwendig gewesen, um dieses Regime zu stürzen, und hätte Dynamik in die Geschichte gebracht, mit dem Defizit, dass hier die Dynamik nicht mit Ordnung zusammengedacht sei, sodass auf die Zerstörung wieder die Restauration folgt und die neue Revolution und das Ganze sich im endlosen Kreis von Restauration und Revolution bewegt. Also kann man ganz gut nachvollziehen, wenn man nur die Revolutionszeiten oder die Intronisierung von Napoleon nimmt, wenn man auch nachher die Geschichte nimmt mit dem Wiener Kongress und der Heiligen Allianz und die neue Revolution von 1830 und so. Und die beiden bieten an dann, dass auf die Revolution, um sie zu bewahren und nicht um sie zu negieren, es ein Stadium, ein positives Stadium geben soll des Industriekapitalismus und der technokratischen Politik, in dem Ordnung und Fortschritt miteinander versöhnt sind. Das führt dann im Ende des 19., vor allen Dingen Anfang des 20. Jahrhunderts zur Theorie sozialen Wandels, zur New Deal-Politik in den USA und zur Modernisierungstheorie, die dann die Praxis der Modernisierung in den Entwicklungsländern anleitet, ungefähr ab 1950, 55. Und dann gibt es viertens die dialektische Kritik von Hegel an der Französischen Revolution und deren Umschlag in Gewalt und von Marx. Und zwar so, dass beide diese Französische Revolution und die ökonomische, gesellschaftliche, industrielle Revolution würdigen, und ihren utopischen Gehalt aufnehmen als Idee. Und diese Revolution kritisieren deshalb, weil sie entgegen ihrer Idee die bisherige Geschichte der Gewalt, von der sie proklamieren, dass sie überwunden sei, doch in rationalisierter und, wie gesagt, nie dagewesener Ausprägung dann fortsetzen. Das heißt, diese Kritik von Hegel und noch mehr von Marx ist der Versuch, die bürgerlichen Vernunftideen als Ideologie zu entziffern und bewusst zu machen, als kollektive Selbsttäuschung, als Ideologien, die vergessen haben, dass sie ihren Ursprung in den gesellschaftlichen Verhältnissen haben, dass sie ein falsches, unbewusstes Bewusstsein sind, unbewusster Verhältnisse, aber einen utopischen Gehalt haben, der über sie hinausgeht, was der Neoliberalismus nicht hat. In diesem Sinne ist diese Ideologiekritik, die dialektische Ideologiekritik von Hegel und Marx, eine Radikalisierung der bürgerlichen Aufklärung mit dem Ziel, dann bei Marx vernünftige Verhältnisse zu realisieren als Idee, in der sich die Menschen ihrer selbst und ihrer Verhältnisse bewusst sind. Punkt 2. Was ist daran Dialektik? Und was kann man sich darunter vorstellen? Die übelste Vorstellung ist die These, Antithese, Synthese, und das sollte man sofort vergessen. Da macht sich der Dialektiker Hegel immer drüber lustig, über dieses Geklapper, und das Lustigmachen darüber, über These, Antithese, Synthese, reicht bis Adorno, und jeder, der sich irgendwie auf Dialektik bezieht in seinem Schreiben und nicht wie Karl Rahm und Popper alles aus Sekundärliteratur kennt, also findet dieses Geklapper, hat Adorno mal gesagt, also eher so, dass man die schlechteste Vorstellung von dem haben kann, was es wäre. Wenn man nachgucken will, worin die Idee der Dialektik besteht, würde ich empfehlen, Platon zu lesen, die Politeia, und zwar die Paragraphen oder Ziffern 508a bis 511e und 532a bis 535a. Da kann man es nachlesen. Und da gibt es, wie immer bei Platon, weil man zu seiner Zeit noch keine abstrakten Begriffe hat, sondern Entscheidendes in Gleichnissen darlegen muss. Das einfachste Gleichnis, in dem er erklärt, was Dialektik sei, das Liniengleichnis. Und da stellt man sich eine Linie vor. Und die Linie wird in der Mitte getrennt, und auf der einen Seite hat man das Sichtbare oder Erkennbare und auf der anderen Seite das Denkbare. Und bei dem Sichtbaren gibt es auf der einen Seite das Abbild und das Urbild oder die Sache selbst. Und beim Denkbaren gibt es auf der einen Seite den Verstand, analog zum Abbild, und die Dialektik, analog zum Urbild oder zur Sache selbst. Platon erläutert jetzt, dass das Problem der Dialektik das ist, dass alles Denken und jede Lebenspraxis unter bestimmten Voraussetzungen stattfinden muss, die vorausgesetzt sind. Das Problem der Voraussetzungen. Und dass das, was er hier Verstand nennt, in der Schleiermacher-Übersetzung heißt es dann Verstand, wäre ein Denken, was bei Voraussetzungen beginnt und aus Voraussetzungen logisch Konsequenzen ableitet um Dinge zu erkennen. Und dann sagt Platon, das sei ein ganz merkwürdiges Verfahren, das würden die Messkünstler zum Beispiel anwenden, dass ein Wissen sich stützt auf erste Annahmen, die nicht weiter legitimiert und nicht weiter bewusst sind, sodass diese Voraussetzungen ein bewusstlos Gesetztes sind. Man weiß nicht, wie man dahin gekommen ist, man nimmt es mal an, angenommen das. Und von dem, was man mal so annimmt, von dem man nicht weiß, was es ist, sagt Platon, sei es doch ganz merkwürdig, dass man glauben könnte, daraus ein Wissen ableiten zu können. Wie sollte das sein? Das heißt, dass von diesen Voraussetzungen, die nicht bewusst sind, die unbewusst sind, man von den Dingen nur das erkennt, was in die vorgefassten Kategorien passt, sodass man die Dinge selbst gar nicht erkennen kann, sondern nur ihre Abbilder. Also modern gesprochen, man projiziert das, was man an Begriffen hat, auf die Dinge und glaubt, man würde die Dinge erkennen, dabei sind es nur Abbilder oder Projektionen. Im Unterschied dazu sei Dialektik diesem Verstand nicht entgegengesetzt, sondern dessen Kritik. Und zwar dadurch, dass man diese Voraussetzung bewusst macht als eine bestimmte Setzung. Das heißt, dass man fragt nach der Genese dieser Voraussetzung. Wie ist das eigentlich entstanden? Sodass diese Voraussetzung bewusst gemacht wird und deshalb analog vermieden wird die bewusstlose Projektion dieser Voraussetzung auf die Dinge, sodass man dadurch, dass man die Voraussetzung bewusst macht, auch die Dinge selbst erkennt, die Sache selbst. Heißt das immer von Platon bis Hegel oder Adorno, die Sache selbst. Kann man die Sache selbst erkennen oder nicht? Oder das Ding an sich? Als Beispiel findet man in den Schriften von Platon immer die Unterscheidung, um klarzumachen, was Dialektik heißt, die Unterscheidung zwischen dem Sophisten, dem Philosophen und dem Sophos, dem Weisen. Der Sophist sei einer, der gegen Geld die Weisheit lehrt. Das heißt, er annehmen muss, dass er die Weisheit hat und sie wie eine Ware im Monolog an Lernende verkaufen kann, gegen Geld. Das heißt, er setzt voraus, dass er weise sei. Der Philosoph weist dem Sophisten nach, durch Kritik, das heißt, er unterscheidet zwischen Sein und Schein, dass der Sophist nur glaubt, weise zu sein und sich und anderen als weise vorkommt, es aber nicht ist. Und zu mehr als zu dieser Kritik, modern gesprochen Ideologiekritik, kommt der Philosoph nicht. Das heißt, der Philosoph setzt dem Sophisten kein wirklich wahres Bewusstsein von Weisheit entgegen und sagt, ich weiß das viel besser als du, sondern das Einzige, was er weiß, ist, dass er den verständigen Sophisten kritisiert und nur durch diese Kritik kommt er dazu. Insofern steht die Dialektik nicht als Gegensatz oder die dialektische Vernunft nicht als Gegensatz gegen den Verstand, sondern ist dessen Kritik und nimmt ihn auf. Ohne diesen Gegenstand gäbe es Dialektik gar nicht. Und in dem Sinne, dass die Sophisten sich selbst und anderen als weise erscheinen, ist das nicht nur eine Kritik einzelner scheinbar Weiser, sondern auch eine allgemeine Selbsttäuschung. Und zu der gehört der Philosoph eben auch. Das heißt, er ist darüber nicht hinaus und seine Aufklärung des Sophisten ist deshalb immer unabgeschlossen und das dialektische Verfahren besteht dann darin, nicht zu glauben, dass man die Weisheit in der Tasche hat, wie man das so sagt, und nach Hause tragen kann, sondern immer in der Kritik und in der fortgesetzten Kritik auch seiner selbst, sodass man das, was den Zusammenhang der Polis in dieser Selbsttäuschung dem selbst angehört und nicht darüber hinaus ist. Das sagt der Sokrates des Platon, sei die bloß menschliche Weisheit, wer aber wirklich weise sei, und das sei der einzige, sei der Gott, das ist der Sophos. Der Philosoph bringt es zu nicht mehr als zu einer aufklärenden Kritik des Verstandes des Sophisten. In dem Sinne ist die Dialektik die Darstellung des Widerspruchs zwischen Sein und Schein beim Sophisten und bei der gewissermaßen sophistischen Polis. Und indem dieser Widerspruch überhaupt zu Bewusstsein gebracht wird, wird ein Widerspruch gegen den Sophisten erhoben. Wenn man so will, ist Dialektik der methodisch ausgebildete Widerspruch gegen widerspruchsvolle Verhältnisse, über die man nicht hinaus ist. Weshalb die Dialektik immer unabgeschlossen ist. Es geht immer um bewusstlose, unbewusste Verhältnisse, die zu Bewusstsein gebracht werden im Interesse, dass dort Vernunft wirklich werden kann. In der Antike ist dies aber die Verwirklichung der Vernunft noch völlig undenkbar, weil nur der Gott weise ist. Und viel später kommt erst der Anspruch, dass man auch die göttliche Weisheit erkennen kann. Das war Punkt 2. Der dritte Punkt ist Hegels Kritik der Französischen Revolution. Und seine Kritik des Liberalismus. Zunächst mal muss man gucken, worauf sich Hegel bezieht und was unter Liberalismus dort zu verstehen ist und inwiefern dort ein Ansatz zu einer dialektischen Kritik vorhanden ist. Wenn man das nachlesen will, kann man sich viel Mühe machen und Hegels Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie nachvollziehen, über die Philosophie der neueren Zeit. Das ist immer in der Suhrkamp-Werkausgabe Band 20. Wenn man es aber kürzer haben will und wenn man Hegel noch nie gelesen hat und einen Einstieg sucht, denke ich, ist es wie bei allen Philosophen, bedeutenden Philosophen, ganz vorteilhaft, wenn man sich die Jugendwerke anguckt. Weil die Jugendwerke das, was später kommt, sehr pointiert darstellen, noch mit vielen Schwierigkeiten behaftet, aber die Motive der späteren sind da. Also wenn man Marx nimmt zum Beispiel und man guckt sich die Pariser Manuskripte von 1844 an, kommt man viel besser zum Kapital als umgekehrt. Und man weiß dann auch viel besser, worum es geht, oder bei Marx die Einleitung zur Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie. Bei Hegel selber würde ich immer empfehlen, nachzulesen seine Darstellung der Differenz des fichtischen und schellingschen Systems der Philosophie, die sogenannte Differenzschrift von 1801 im Band 2 der Werke. Und da braucht man auch nur die Einleitung lesen. Das sind, ich glaube, 47 Seiten. Und wenn man diese Einleitung liest, dann versteht man erstmal, worum es da geht bei Hegel. Das ist eine Jugendschrift, die hat er publiziert, da war er 31, wenn man das auch jugendlich nennen will, aber es ist eine Frühschrift. Es geht also darum, dass Hegel sagt, dieses Zeitalter, in dem wir leben, ist ein Zeitalter, das liberale Zeitalter der Entzweiung von Subjektivität und Objektivität, von Abstraktion und Sinnlichkeit, von Individuum und Gesellschaft, von Öffentlichkeit und Privatheit, von Staat und Ökonomie, von Staat und Gesellschaft und so weiter. Individuum und Gesellschaft, habe ich es eben gesagt, weiß ich nicht. Also ein System von Entzweiungen. Und dies ist, eine, ist der Stand der bürgerlichen Aufklärung deshalb, weil seit der Renaissance vorher der ungeheure Anspruch des Menschen der war, dass er zum göttlichen Sophos aufsteigen konnte, im Unterschied zur Antike, und Gottes ebenbildlich die Welt, die göttliche Schöpfung, christlich, sehr christlich gedacht, die göttliche Schöpfung erkennen und deshalb die göttliche Schöpfung nachschöpfen könnte. Und sogar wurde dann berichtet in der ersten Kunstgeschichte von Giorgio Vasari, sogar noch Gottes Schöpfung übertreffen könnte. Das heißt, dort ist die Welteinheit so, dass der Mensch in seiner Seele zu Gott aufsteigt, seinen Leib als animalisches zurücklässt, dass Gott nicht mehr ein sinnliches Wesen ist, sondern Gott wird Geist, und dass der Beginn der Neuzeit der ist, dass nach der Vertreibung aus dem Paradies und der Welt der Sünde des Mittelalters man über das Oster- und Pfingstwunder wieder zurückkommt zur göttlichen Schöpfung gewissermaßen und der Mensch jetzt in der Lage ist, sich und seine Welt zu erschaffen, weshalb genau zu dieser Zeit das Wort Utopia von Morus geschaffen wird. Also mit diesem theoretisch-praktischen Anspruch, welthistorisch wirklich, weil man alles das, was bisher unmöglich schien, für möglich hält. Der Mensch kann die Welt erkennen und kann sie selbst gestalten. Und man fängt an, die ersten Utopien zu machen, als Stadtbauutopien und so weiter in der bildenden Kunst. Und dann geht es bis zur bürgerlichen Revolution. Und da ist die Welteinheit immer in Gott. Das heißt, danach heißt es, wenn es um die Frage geht, was ist Reichtum? Der Reichtum, der gesellschaftliche Reichtum liegt im Naturstoff. Das heißt, da ist Naturstoff und gesellschaftlicher Reichtum eins. Wenn gefragt wird, was ist die Natur, ist es göttliche Natur, antwortet Francis Bacon 1620 im Neuen Organon. Und es sind, die ganze Welt ist gewissermaßen in Gott eins. Das Individuum ist aus der Gesellschaft nicht ausdifferenziert. Im Leviathan ist der Einzelne, geht er im Leviathan auf und stellt sich nicht dagegen. Also man hat eine gewissermaßen theologische, religiöse, in Gott liegende Welteinheit. Der Leviathan verkörpert die göttliche Rationalität. Man braucht dann auch keinen Papst mehr nach Thomas Hobbes. Und dies hier bricht auf. Im Liberalismus, die Welt wird entgöttlicht, die Welt wird entzweit, der Begriff der Entfremdung kommt. Und nun treten Subjekt und Objekt, Abstraktion und Sinnliches einander als Gegensätze gegenüber. Es ist eine Welt der Entgegensetzung und die eine Seite der Entgegensetzung ist die Vernunft und die ist hier die Voraussetzung. Deshalb habe ich eben auch bei Dialektik das nochmal betont, aber es ist auch bei Platon so, die Voraussetzung der Vernunft und die Entgegensetzung gegen die Welt, gegen die sinnliche Welt, vor allen Dingen gegen die Welt der Natur und so weiter. Nun beginnt Hegel mit der Französischen Revolution. So, dass er gewissermaßen vier Schritte vollzieht. Jedenfalls mache ich das mal, weil ich glaube, dass man kann dem dann besser folgen. Man kann einmal sehen, dass Hegel die Französische Revolution so würdigt, dass niemand sagen kann, Hegel sei nicht Anhänger dieser Revolution gewesen. Man kann aber auch seine Biografie nachlesen und gucken, dass er mal ein Glas Wein getrunken hat. Am Tag der Erstürmung der Bastille. Er würdigt die Revolution und zweitens, als dieser Anhänger der Revolution kritisiert er die Vollendung der Vernunft-Utopien dieser liberalen Revolution, politischen Revolution in Gewalt. Und zwar deshalb sagt er, weil diese Revolution auf einem theoretischen und auch praktischen Dogmatismus gründet, der die Welt entzweit in das, was nachher Carl Schmitt als Wesen des Politischen formuliert, Front und Feind. Die einen gehören dazu und die anderen nicht. Die einen leben und die anderen werden liquidiert. Wie in der antiken Dialektik ist diese Kritik an der Gewalt der Französischen Revolution nicht so, dass Hegel jetzt dagegen eine wirklich wahre Freiheit oder eine wirklich wahre Vernunft setzt, sondern nichts als Kritik macht. Marx hat mal von sich gesagt, dass seine Darstellung im Kapital, in den Schriften zur Kritik der politischen Ökonomie, die Darstellung der Sache durch Kritik desselben sei. Und das gilt für Hegel auch. Dialektiker haben in dem Sinne keine eigene Philosophie. Man kann sagen, es gibt eine kantische Philosophie oder eine fichtische oder eine platonische. Hegel hat keine. Das, was seine Philosophie ausmacht, ist eine kritische Aufnahme der gesamten bisherigen Philosophiegeschichte und wenn man so will, ist das seine Philosophie. Aber im genauen Sinne gibt es keine Hegelsche, sondern es gibt nichts als Kritik. Das ist jedenfalls der Anspruch. Und in diesem Sinne bewahrt diese Kritik, weil sie nichts Eigenes den falschen Verhältnissen entgegensetzt, und der selber etwas voraussetzen würde und selber dann nicht besser wäre als das, was ist, bewahrt diese Kritik am Kritisierten auch das, was Hegel den Wahrheitsgehalt des Falschen nennt. Also eine überschießende Utopie, die dann über diese Gewalt hinausweist. Und im vierten Schritt stellt er dies dar, dann als philosophisches System, was durch sich selbst begründet und vollendet ist, mit dem ausdrücklichen Zusatz, und wie sich die endliche Welt aus ihrem Zwiespalt herausfinde, ist ihr selbst zu überlassen. Es bleibt dann eine Revolution in der Innerlichkeit. Bei der Würdigung der Französischen Revolution formuliert Hegel Folgendes. Ich lese mal aus seiner Vorlesung vor über die Philosophie der Geschichte. Die Vorlesung kann man noch ganz gut lesen. Bei allem anderen, also sagen wir mal bei der Wissenschaft der Logik oder der Phänomenologie des Geistes, braucht man nach meinem Dafürhalten schon ein paar Jahre, um sich an eine Sprache zu gewöhnen, von der Bloch sagt, dass sie deshalb so schwierig scheint, weil Hegel bisher Unerhörtes zu sagen hätte. Aber in dieser Vorlesung über die Philosophie der Geschichte sagt er Folgendes, das sind dann Mitschriften, und würdigt die Revolution überschwänglich. Man hat gesagt, teilt er seinen Hörern mit, die Französische Revolution sei von der Philosophie ausgegangen und nicht ohne Grund hat man die Philosophie Weltweisheit genannt. Kleine Anmerkung dazu, das kann Hegel deshalb problemlos sagen, weil sich die Revolutionäre in Paris gestützt haben auf die Enzyklopädie in Frankreich, D'Alembert, Diderot und so weiter und auf Jean-Jacques Rousseau. Robespierre ist ein großer Anhänger von Rousseau gewesen. Also man konnte tatsächlich sagen, die Philosophie ist in der Revolution verwirklicht worden. Weiter. Solange die Sonne am Firmamente steht und die Planeten um sie herumkreisen, war das nicht gesehen worden, dass der Mensch sich auf den Kopf, das ist auf den Gedanken stellt und die Wirklichkeit nach diesem erbaut. Anaxagoras hatte zuerst gesagt, dass der Geist die Welt regiert. Nun aber erst ist der Mensch dazu gekommen zu erkennen, dass der Gedanke die geistige Welt regieren solle. Es war dieses somit ein herrlicher Sonnenaufgang. Alle denkenden Wesen haben diese Epoche mitgefeiert. Eine erhabene Rührung hat in jener Zeit geherrscht. Ein Enthusiasmus des Geistes hat die Welt durchschaut, als sei es zur wirklichen Versöhnung des Göttlichen mit der Welt nun erst gekommen. Der Mensch stellt sich auf den Kopf, Marx stellt ihn nachher auf die Füße. kann man nachlesen im Vorwort zur Zweitauflage des Kapital. Aber hier stellt sich der Mensch auf den Kopf und erbaut die Wirklichkeit danach. Und zwar so, dass in diesem, er zitiert dann Anaxagoras, das ist der Philosoph, der erste, der dann in Athen philosophiert, der nach Athen kommt, während Sokrates dann als nächster der erste Athener ist, der philosophiert. Also seit Anaxagoras, die Sozialutopien sind gewissermaßen in der Französischen Revolution die, die dort verwirklicht scheinen. Aber erst in der Form der Voraussetzung, der bewusstlosen Voraussetzung und der Entgegensetzung von Vernunft und Sinnlichkeit. Das gibt von Hegel den schönen Satz, also dieses Bonmot, was bekannt ist, ist darum, dass es bekannt ist, nicht erkannt. Man spricht von Freiheit, weiß aber nicht, was es ist. Man spricht von Vernunft, weiß aber nicht, was es ist. Aber setzt dies voraus, was man nicht weiß, und macht es zum Grund für alles andere. Die Herrschaft der Vernunft, die Herrschaft der Gesetze, die Herrschaft der Volonté générale in Schottland und England, die Herrschaft der Invisible Hand, alles Voraussetzungen, bewusstlose Voraussetzungen, die Hegel auch in dieser Weise so beschreibt mit der berühmten Metapher der List der Vernunft. Der Vernunft, die sich über die Köpfe der Menschen hinweg Vernunft bewusstlos, unbewusst durchsetzt. Und zwar als Voraussetzung, die undurchschaut ist, das heißt als Dogma. Und deshalb sagt Hegel, diese französische Revolution scheint ein Bruch mit der bisherigen Geschichte der Gewalt, dem bisherigen Dogmatismus vollzogen zu haben. Sie ersetzt aber den objektiven Dogmatismus der Gottesidee nur durch den subjektiven Dogmatismus der Vernunft, die genauso vorausgesetzt und am Ende genauso vergöttlicht wird wie vorher der Gott, sodass man die Vernunft anbeten kann. Und in dem Sinne, dass dort dieser Dogmatismus herrscht, wird dann von Hegel kritisiert, dass diese Vernunft-Utopie nicht umschlägt, genau genommen, sondern ihre Konsequenz im Terror hat. Dass das, was als Freiheit erscheint, als eine nie dagewesene Unfreiheit, ein nie dagewesener Terror vorhanden ist. Die Zeitgenossen sagen, so etwas, so eine Gewalt, diese Gewaltorgie von Massenertränkung und Massenerschießung, das sei trotz des Genozids in Lateinamerika, verübt durch die Spanier, noch nie in der Geschichte so vorhanden gewesen. In dieser rationalisierten Form des Massenmordes an Menschen, wo jeder dann potenziell ein Fremder gleich Feind wird. In dem Sinne kritisiert Hegel diese französische Revolution unter anderem mit den Formulierungen aus seiner Geschichte der Philosophie in den Kant-Vorlesungen, weil Kant auch nach Hegel der deutsche Philosoph der französischen Revolution ist, genau wie Fichte, sagt Hegel. Das schreibt er oder trägt es seinen Hörern damals vor. So sehr die Freiheit in sich konkret ist, so wurde sie doch als unentwickelt in ihrer Abstraktion an die Wirklichkeit gewendet. Und Abstraktionen in der Wirklichkeit geltend machen, heißt Wirklichkeit zerstören. Wenn man den Satz hört, dann kann man länger dran was erklären. Das Wort Wirklichkeit ist nicht das, was man heute unter wirklich versteht, sondern das ist eine vernünftige Wirklichkeit, das heißt eine Utopie. Was vernünftig ist, das ist wirklich, und was wirklich ist, ist vernünftig. Das meint, also bezeichnet kein Dasein, was wir so haben, was man heute wirklich nennt, sondern Wirklichkeit ist die Verwirklichung der Utopie. Und Abstraktion heißt, dass man die Freiheit voraussetzt. Der Fanatismus der Freiheit dem Volke an die Hand gegeben wurde fürchterlich. Das ist eine knappe Andeutung zu dem, was passiert ist. In Deutschland hat dasselbe Prinzip das Interesse des Bewusstseins für sich genommen. Aber es ist theoretischerweise ausgebildet worden. Wir, die Deutschen, haben allerlei Humor im Kopfe und auf dem Kopfe. Dabei lässt der deutsche Kopf eher seine Schlafmütze ganz ruhig sitzen und operiert innerhalb seiner. Das heißt, man macht seine innerliche Revolution, so wie in der Humboldt-Universität Einsamkeit und Freiheit, zieht sich in die Einsamkeit des Elfenbeinturms zurück und überlässt der Realität sich selbst. In diesem Sinne sei, sagt Hegel, die Freiheit eine Voraussetzung und gemessen an der vorausgesetzten Freiheit, sagt er, sei dies die Freiheit zum Prinzip gemacht, zur Voraussetzung, sodass man unterschieden hat zwischen denen, die in der Gesinnung sind und denen, die es nicht sind. Und letzteren drohte dann die Guillotine oder die Ertränkung oder die Füsilierung. Diese Kritik der Französischen Revolution ist Ideologiekritik in dem Sinne, dass hier nicht einer falschen Freiheit eine wahre entgegengesetzt würde, wieder in der Form der Voraus- und Entgegensetzung, dass viele genau in das Kritisierte zurück, sondern es werden die Prinzipien der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit als Ideen aufgenommen und zu bewahren, indem man sie bewusst macht. Das heißt, im Sinne der klassischen Dialektik, die Verstandesfreiheit durch eine dialektische Vernunftkritik dann formuliert und aufnimmt. Das heißt, dass man die Genese des Verstandes erklärt, Geschichte der Philosophie, Philosophie der Geschichte treibt, um diese Genese darzustellen und dann das zu machen, was der Liberalismus nicht hat. Der Liberalismus denkt in abstrakten Trennungen oder in Zweierungen, Vernunft gegen Sinnlichkeit und Ähnliches. Und mit Goethe gesprochen, das, was die Welt im Innersten zusammenhält, die Einheit der Entgegengesetzten wird nicht gedacht. Und es geht bei Hegel darum, genau diesen Zusammenhang zu denken, indem man die Genese der Verstandesaufklärung hat, die Einheit der Welt zu Bewusstsein zu bringen in einem nochmal rein innerphilosophischen System. Dafür gibt es eine Formulierung, die muss man einfach nennen, weil Hegel sie öfter wiederholt als feste Formulierung. Die Einheit der Einheit und der Trennung, die Identität der Identität und der Nicht-Identität und nämlich die Einheit von Einheit und Differenz, so ungefähr ist es immer. Das heißt, den Widerspruch denkt man nur dann, wenn man die Einheit der Gegensätze hat und eine Welteinheit hat. Ich nenne das deshalb, weil ich nachher fast denselben Satz von Marx zitiere, wo es auch um diese Einheit des Entgegengesetzten, des scheinbar wieder oder des Widersprechenden geht. Also dies wird aufgenommen und in einem zunächst mal in der Intention dargelegt von Hegel, als er noch relativ jung ist, dass man denken könnte, man hätte dort einen frühen Marx vor sich mit einem relativ aufrührerischen Gestus im ältesten Systemprogramm des deutschen Idealismus vor 1800. So kann man zum Beispiel nachlesen. Die erste Idee ist natürlich die Vorstellung von mir selbst als einem absolut freien Wesen. 1797 in Preußen, das ist nicht so einfach dahin zu sagen. Und so und dann als Systemprogramm auf das, was er schreiben will und was Schelling ist Co-Autor, schreiben will, erst Natur, dann das Menschenwerk, die Idee der Menschheit voran, will ich zeigen, dass es keine Idee vom Staat gibt, weil der Staat etwas Mechanisches ist, so wenig, als es eine Idee von der Maschine gibt. Nur was Freiheit ist, heißt Idee. Wir müssen also über den Staat hinaus, Denn jeder Staat muss freie Menschen als mechanisches Räderwerk behandeln und das soll er nicht. Also soll der Staat aufhören. Und dann gibt es eine Schrift über die Verfassung in Deutschland, über die Verfassung Deutschlands, auch um 1800, wo er sagt, es gibt einen immer sich vergrößernden Widerspruch zwischen dem Unbekannten, das die Menschen bewusstlos suchen, also dem Land Utopia, und dem Leben, das ihnen angeboten und erlaubt wird und sie zum ihrigen machen sollen. Es gibt eine Sehnsucht nach einem anderen Leben, einem vernünftigen Leben und so weiter. Aber am Ende, als er dann etwas älter wird, seine Vorlesung über die Philosophie der Religion, da sagt er ganz deutlich, das, was diese dialektische Aufklärung von ihm leistet, als Kritik der Französischen Revolution und der bisherigen Philosophie, das führt er in ein philosophisches System zusammen, das sich durch nichts zusammenhält als durch Kritik und keinen eigenen Gedanken in dem Sinne dagegen setzt. Das heißt, dass nicht nach Fichte und Schelling jetzt Hegel folgt, sondern Hegel ist gewissermaßen die Philosophiegeschichte, der Philosophiegeschichte als System schreibt. Ein System, was in sich selbst begründet und vollendet ist und deshalb von Hegel der Satz kommt, wie sich die endliche Wirklichkeit da heraushelfe, ist ihr zu überlassen. Also er landet dort, wo er sich selber etwas lustig drüber gemacht hat, mit dem einen Zitat, der Deutsche hat seine Schlafmütze auf dem Kopf und operiert innerhalb des Kopfes und lässt die Wirklichkeit, Einsamkeit und Freiheit der Humboldt-Universität, überlässt sie sich selbst. Marx, Nummer 4. Geht's noch, oder? Ist noch machbar? Ich versuche es mal etwas kurz zu machen, in Analogie auch zu Hegel. Bei Hegel geht es darum, dass er diesen Umschlag der Herrschaft der Vernunft in Terror, die Vollendung der Herrschaft der Vernunft in Terror darstellt. Und zwar so, dass er sagt, die Vernunft ist dort nur vorausgesetzt, weshalb er immer von Verstand im genauen Sinne spricht und das Wort Vernunft für Dialektik vorbehält. Sodass diese französische Revolution immer auf bewusstlosen, unbewussten Voraussetzungen beruht. Und bei Marx ist es dasselbe, die Kritik ist immer an unbewussten Voraussetzungen von den Frühschriften bis zum Kapital. Es geht immer darum, dass die Menschen nicht wissen, was sie denken, wessen sie bewusst sind, ist es ein bewusstloses Bewusstsein. Ich finde, sehr schön zu lesen ist, wenn man sich Marx nähern will, außer den vorhin genannten Manuskripten von 1844, ein Brief von Marx an Arnold Ruge in den deutsch-französischen Jahrbüchern. Er steht im Band 1 der Marx-Engels-Werke, Seite 343 bis 346 und enthält, finde ich, sehr gut die Motive der späteren ausgeführten Kritik der politischen Ökonomie. Fachmenschen werden sofort und Marx-Philologen einwenden, da sei ja sehr viel Idealismus bei, was ohne Zweifel so ist. Aber das Grundmotiv ist schon da, dass hier nicht gegen die falsche Wirklichkeit eine wahre Wirklichkeit als Utopie gestellt wird, sondern durch Kritik der falschen Wirklichkeit überhaupt die Möglichkeit eröffnet wird, eine wahre Wirklichkeit zu schaffen, das heißt nicht innerphilosophisch, weshalb Marx 1845, als er die Thesen über Feuerbach schreibt, am Ende die berühmte These formuliert, dass alle bisherige Philosophie dann gesucht hat, die Verwirklichung der Vernunft innerhalb der Philosophie, sie hätten die Wirklichkeit nur verschieden interpretiert. Es käme darauf an, sie zu verändern. Und das ist keine Formulierung eigentlich, die von Marx dazukommt, weil er nun aus irgendwelchen merkwürdigen Gründen revolutionär ist, sondern weil es darum der Philosophie immer gegangen ist, seit Platon und vorher, um ein vernünftiges, um ein wahres Leben. Wahrheit ist da immer nicht einfach nur die Übereinstimmung von Begriff und Sache, sondern es ist, die Wahrheit ist eine praktische Kategorie und es geht immer um ein vernünftiges Leben. Seit Sokrates geht es um nichts anderes und das ist bei Marx dann aufgenommen. Also diese Radikalisierung der Hegelschen Dialektik zu einer Verwirklichung der Vernunft, nicht innerphilosophisch ein System, was sich in sich selbst begründet und selbst vollendet ist, sondern wo nachgewiesen wird, dass die philosophischen Systeme ihren Grund haben, indem ich nehme mal den etwas platten Begriff im gesellschaftlichen Sein, in den bestehenden Verhältnissen. Philosophie ist immer ihre Zeit in Gedanken erfasst, auch für Marx gilt das. Und analog gilt dann eben auch, dass die Philosophie sich nicht verwirklichen kann innerhalb, sondern durch die Herstellung von Verhältnissen, die vernünftig sind, in der die Menschen sich selbst und ihre Verhältnisse bewusst sind. Also in diesem frühen Brief 1843 an Arnold Ruge. Ich lese mal vor, das ist, glaube ich, auch beim Vorlesen nachvollziehbar. Indessen ist das gerade wieder der Vorzug der neuen Richtung, dass wir nicht dogmatisch die Welt antizipieren, sondern erst aus der Kritik der alten Welt die neue finden wollen. Bisher hatten die Philosophen die Auflösung aller Rätsel in ihrem Pulte liegen, und die dumme exoterische Welt hatte nur das Maul aufzusperren, damit ihr die gebratenen Tauben der absoluten Wissenschaft in den Mund flogen. Die Philosophie hat sich verweltlicht. Und der schlagendste Beweis dafür ist, dass das philosophische Bewusstsein selbst in die Qual des Kampfes nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich hineingezogen ist. Ist die Konstruktion der Zukunft und das Fertigwerden für alle Zeit nicht unsere Sache? So ist das desto gewisser, was wir gegenwärtig zu vollbringen haben. Ich meine die rücksichtslose Kritik alles Bestehenden, rücksichtslos sowohl in dem Sinne, dass die Kritik sich nicht vor ihren Resultaten fürchtet und ebenso wenig vor dem Konflikte mit den vorhandenen Mächten. Und am Ende, unser Wahlspruch muss also sein, Reform des Bewusstseins nicht durch Dogmen, sondern durch Analysierung des mystischen, sich selbst unklaren Bewusstseins, trete es nun religiös oder politisch auf. Es wird sich dann zeigen, dass die Welt längst den Traum von einer Sache besitzt, von der sie das Bewusstsein besitzen muss, um sie wirklich zu besitzen. Es wird sich zeigen, dass es sich nicht um einen großen Gedankenstrich zwischen Vergangenheit und Zukunft handelt, sondern um die Vollziehung der Gedanken der Vergangenheit. Es wird sich zeigen, dass die Menschheit keine neue Arbeit beginnt, sondern mit Bewusstsein ihre alte Arbeit zustande bringt. Also der Kern bei dieser ganzen Geschichte ist, dass über Ideologiekritik das sich selbst unklare, unbewusste Bewusstsein, über Ideologiekritik eine Kritik der Verhältnisse dargelegt wird, nach der Formulierung im dritten Band des Kapital, sofern sie ihrem Begriff entsprechen. Diese Idee, dass die Menschen ihre Geschichte gemacht haben, aber nicht mit Bewusstsein, ist ein bürgerlicher Fund. Dieses unbewusste, seiner selbst unbewusste, bewusstlose Bewusstsein. Und Engels hat noch vor Marx in seinen Umrissen der Nationalökonomie 1843-44 gesagt, das Gesetz der Konkurrenz sei ein Naturgesetz. Und zwar nicht ein Gesetz der ersten Natur, sondern der Natur, die Kant und Hegel die zweite nennen, weil es auf der Bewusstlosigkeit der Beteiligten beruht. Und im Das ist 1843-44 und Marx zitiert das nochmal 1867 im Kapital in einer Fußnote relativ zu Anfang, dass das der Kern der Geschichte ist, dieses allgemeine Bewusstlose, was es zu Bewusstsein zu bringen gelte. Das heißt, in diesem Unbewussten steckt auf der einen Seite bürgerliche Aufklärung, aber auf der anderen Seite exponiert es sich einer weitergehenden dialektischen Aufklärung im Interesse einer revolutionären Verwirklichung von Vernunft. In diesem Sinne geht hier dialektische Vernunft in bürgerliche Revolution über. In eine proletarische, Entschuldigung, das andere wäre ja schön. Kleine Anmerkung, das mit der bürgerlichen Revolution. Das gibt so einen, man muss nur ein paar Seiten im Kapital lesen, Nachwort zur zweiten Auflage 1872. Und da ist die, sagt Marx, ist die Krise, die kommende Krise 1873 im Anmarsch. Und er sagt dann so mit etwas Humor oder Zynismus, je nachdem, wie man es nimmt, dass die kommende Krise den Glückspilzen des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation Dialektik einpauken werde, weil die Krise dann diese bewusstlosen Verhältnisse offenbar macht. Aber das ist natürlich nicht das, was er tatsächlich angenommen hat. Was bewusstlose Verhältnisse sind, ist bei Marx eine Kritik im Kapital an Adam Smith zunächst mal. Und es geht immer darum, dass man vermittelt über eine Ideologiekritik der Wissenschaft der politischen Ökonomie die Realität kritisiert, weil man, wenn man es anders versuchen würde, nämlich empiristisch, nur vorgenommene oder vorausgesetzte Begriffe auf die Sache projizieren und dem Fetischcharakter der Verhältnisse erliegen würde. So gesehen ist das unmittelbar immer zunächst mal eine Theoriekritik und vermittelt über die Theoriekritik eine Kritik der Realität. Darüber ist man sich seit Georg Lukács Geschichte und Klassenbewusstsein oder Horkheimer, der das ausformuliert hat in den Essays der 30er Jahre, also einigermaßen klar geworden, dass das kein empiristischer Zugriff auf die Realität ist. Das sagt Marx im Übrigen auch selber. Es geht um die Verhältnisse, soweit sie ihrem Begriff entsprechen. Kritik des Kapitals in Form einer Ideologiekritik der bürgerlichen Wissenschaft, der bürgerlichen politischen Ökonomie. Worum es bei Marx geht, wenn man den zentralen Begriff des Wertes nimmt, das heißt der gesellschaftlichen Verhältnisse, des gesellschaftlichen Produktionsverhältnisses und was daran neu ist. Und warum Marx sagt, die Lehre vom Doppelcharakter der in den Waren dargestellten Arbeiten sei der Springpunkt der politischen Ökonomie, das würde ich ganz gerne jetzt nochmal erklären. Und dazu muss man bei Adam Smith im Wohlstand der Nationen gucken, man kann auch bei David Ricardo ein bisschen später gucken, aber Adam Smith, der Wohlstand der Nationen 1776. Und da ist die Argumentation die folgende. Er fängt also an mit der Arbeitsteilung und sagt, wenn die Arbeitsteilung vorhanden ist, und jeder sich dem Gewerbe widmet, in dem er besonders geschickt ist, wird jeder besonders viel produzieren oder mehr produzieren, als wenn er auch Dinge macht, bei denen er nicht so geschickt ist. Die Bedingung dafür sei nur, dass am Ende, wenn der eine nur Tische und der andere nur Stühle macht und der eine nur Bücher schreibt und der andere nur Brillen produziert, dass jeder auf seinem Produkt sitzen bleibt und die gar nicht gebrauchen kann. Also muss man sie tauschen, sagt Adam Smith als Punkt 2. Und wenn man das machen würde, verspricht er ganz am Anfang des Wohlstands der Nationen, dann würde sich von selbst ein allgemeiner Reichtum auf alle Klassen der Gesellschaft ausdehnen. Und dann fragt er sich, worin der Reichtum besteht. Da nun am Anfang des liberalen Kapitalismus steht, denkt er nicht mehr, dass der Reichtum in Gold und Silber besteht, sondern er fragt sich, was ist es eigentlich? Und sagt, es ist die Ware. Also wenn Marx liest, wird relativ, wenn man Smith vorgelesen hat, fragt man sich immer, was ist bei Marx eigentlich die Kritik daran? Also relativ lange, weil da ähnelt sich doch viel, die Terminologie vor allen Dingen. Und dann sagt Adam Smith, also die Ware, bei der Ware ist der Wert das Wichtige und das Wort Wert, sagt er, hat dort zweierlei Bedeutung. Das eine ist die Bedeutung, die die Nützlichkeit einer Sache für uns hat und das nenne ich Gebrauchswert. Und das andere ist, dass die Dinge nützlich sind zum Austausch und das nenne ich ihren Tauschwert. Und der Tauschwert ist, weil es ja um Arbeitsteilung und Austausch geht, das Entscheidende. Und dann fragt Adam Smith am Ende des vierten Kapitels des ersten Buchs vom Wohlstand der Nationen, was dann nun der Tauschwert ist. Aber er fragt eigentlich nicht, was der Tauschwert ist, sondern er fragt, was ist das Maß dieses Tauschwerts? Das heißt, er setzt diesen Tauschwert voraus als das gesellschaftliche Verhältnis, die Regeln, die Menschen beim Tausch von Ware gegen Ware oder gegen Geld beachten müssen. Er setzt das voraus und fragt jetzt gar nicht, wie kommt man eigentlich dazu, zu diesem Tauschwert, wie ist es jeder zugekommen, sondern er setzt das voraus und fragt nur, wie messe ich das? Welches ist das Maß? Und dann sagt er im Kapitel 5, die Arbeit. Und fragt sich, was ist die Arbeit? Und dann nennt er verschiedene Bedeutungen, die hält er aber alle nicht auseinander, weil er redet immer nur von Arbeit, aber man sieht, er meint einmal die Arbeit als Tätigkeit und einmal als Mühe und einmal als Produkt. Und dann sagt er, vielleicht ist es aber auch nur ein abstrakter Begriff, weil wenn alles in allem Arbeit steckt, dann wird die Arbeit verglichen, gleichgemacht und dann ist das eigentlich eine Abstraktion. Also was es ist, weiß er auch nicht so recht. Und da er es nicht weiß, sagt er, aber man behilft sich immer mit dem Hinweis auf den Markt. Das heißt, dort wird also der Tauschwert, und er sagt ausdrücklich, dass der Tauschwert ist das, er sagt nicht gesellschaftliches Verhältnis, sondern die Regeln, die Menschen beachten beim Tausch von Ware gegen Ware und gegen Geld. Also dieser Tauschwert ist das, was er voraussetzt und nicht begreift, weshalb er für dieses, was er nicht begreift, aber die Grundlage für alles ist und für die Arbeitswerttheorie, wenn man so will, hat er dann nur eine Metapher und keinen Begriff mehr. Das nennt er Invisible Hand. Und diese Invisible Hand hat er einmal in seiner moralphilosophischen Schrift, die früher ist, entdeckt in unserem Kopf, gewissermaßen als Frühform des Freudschen Über-Ich, als unser Gewissen und dann auf dem Markt, wo es alles lenkt. Die Menschen folgen bewusst ihrem Interesse und ohne es zu wissen und zu wollen, vermittelt durch die Invisible Hand, befördern sie das allgemeine Interesse, den Wohlstand der Nation. Das ist das, was man nicht weiß. Und wenn man die marxische Überlegung zu diesem Problem hat, dann geht die in zwei Richtungen. Und dann höre ich auch auf mit dem Hinweis und versuche das nochmal etwas zusammenzufassen, was ich gesagt habe. Wenn man das Kapital aufschlägt und die ersten Seiten, also Seite 49 bis 52 liest, dann fragt man sich, wie der Marx eigentlich, also er hatte auch die Ware, der Reichtum der Gesellschaft, in welchen kapitalistischen Produktionsweise herrscht, erscheint als ungeheure Warensammlung, wir analysieren die einzelne Ware, sie hat Gebrauchswert, sie hat Tauschwert, es gibt verschiedene Tauschwerte, die abstrahiert man auf den Wert, dann kommt man auf die Arbeit und so weiter. Und dann ist das relativ viel erstmal, man denkt, ja, bei Adam Smith kenne ich das auch. ob das so überzeugend ist, wie er auf die Arbeit kommt. Warum kommt er eigentlich nicht auf das Bedürfnis oder den Naturstoff schlechthin? Oder so weiß man auch nicht so genau. Nur mit Bezug auf Adam Smith ahnt man, das muss so sein. Und das ist, der Marx sagt mal, in einem Brief, er war mit seiner Version, wie er angefangen hat, im Kapital offensichtlich selber nicht sonderlich zufrieden. Diese Abstraktion auf Arbeit schlechthin, auf den Tauschwert als ein abstraktes Verhältnis, was ja das Wort Verhältnis ist ja schon eine Abstraktion vom Verhalten. Verhältnisse sind schon abstrakt. Herrschaft der Verhältnisse ist beinahe eine Tautologie. Also, da sagt er, es sei eine historische Abstraktion in einem Brief von 1867. Und wenn man das nachlesen will, wie es zu dieser historischen Abstraktion kommt, bleibt einem nicht viel was anderes übrig, denke ich, als die Einleitung zu den Grundrissen zu lesen, wo Marx Adam Smith würdigt und sagt, das schien ganz einfach zu sein, Arbeit schlechthin. Aber es war ein ungeheurer Fortschritt von Adam Smith, die Arbeit schlechthin zu erkennen, weil nämlich vorher immer Gesellschaft und Natur, Subjekt und Objekt eins schienen und jetzt treten sie auseinander. Und jetzt treten Abstraktion und Sinnliches einander gegenüber, das was Hegel auch am Liberalismus dann erkennt. Und Marx skizziert so etwas auf ungefähr anderthalb Seiten, also diese Genese der historischen Abstraktion auf den Wert in aufklärender Absicht, um die Genese dieses allgemeinen unbewussten Verhältnisses, dass die Menschen nämlich nicht wissen, was sie tun und dass sie es bewusstlos tun und dass deshalb die Verhältnisse wie Naturgesetze erscheinen, aber keine Gesetze der ersten Natur, also der sinnlichen Natur sind, sondern dass sie so erscheinen, naturwüchsig, zweite Natur und so weiter. Und dann gibt es den zweiten Schritt, analog zur klassischen Idee der Dialektik, wenn man die Voraussetzung von Adam Smith, die bewusstlose Voraussetzung, genetisch aufgeklärt hat, dann kann man ebenso genetisch aufklären, das ist die Genesis der Geldform, also die Weise, wie dieser bewusstlose Wert, weil es ein Verhältnis ist, im Verhalten von Menschen erscheinen muss. Es gibt so eine schöne Formulierung irgendwo, Marx hat ja irgendwann in England angefangen, diese Mischung aus Deutsch und Englisch zu schreiben. Jetzt muss ich mal sehen, in den Theorien über den Mehrwert im dritten Band ist das, also da steht, der Wert Value implies in der Tat Exchanges. Aber Exchanges sind Exchanges of things between men. Exchanges, die Dinge als solche absolut nichts angehen. Also 26.3, Seite 127 steht das. Das ist ganz lesenswert. Er hat dort einen Ökonomen vorgeblich kommentiert, den er gar nicht kommentiert, sondern da schreibt er eigentlich, was ihn an der Wertform interessiert. Also wenn man die Theorie der Wertform und Warenfetisch lesen will, würde ich sagen, MEW 26.3, 120 folgende, das ist ganz hilfreich dabei, auch wenn es ein paar Jahre vorher da ist. In diesem Sinne geht diese Aufklärung bei Marx an ein Grundproblem des Wertes, um diese Aufklärung bewusstloser gesellschaftlicher Verhältnisse, sodass das, was man bei Adam Smith hat, dass er Gebrauchswert gegen Tauschwert setzt, und weil er es als Gegensatz formuliert, am Ende zum Wertmaß kommt, indem er das, was er entgegensetzt, deshalb auch abstrakt identifiziert, dass Marx sagt, worum es geht hier, ist die bewusstlose Einheit des Getrennten darzustellen. Ich lese das mal vor, weil man sich eigentlich unter dem Begriff der Krise etwas anderes vorstellt. Und weiter ist Krise nichts, als die gewaltsame Geltendmachung der Einheit von Phasen des Produktionsprozesses, die sich gegeneinander verselbstständigt haben. Also das Bewusstmachen der Einheit, das Bewusstmachen gesellschaftlicher Widersprüche als Widerspruch gegen die Verhältnisse im Interesse einer revolutionären Verwirklichung der Vernunft, so wie Marx das schon 1843 in der Einleitung zur Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie macht. Es geht also darum, dass in dieser Form Marx dann kritisiert, dass in dieser Bewusstlosigkeit der bürgerlichen Ökonomie, was ein wesentlicher Fortschritt und eine Aufklärung auch ist über die bisherigen Gewaltverhältnisse, diese Gewaltverhältnisse doch nicht wirklich aufgeklärt sind, sondern perpetuiert werden und rationalisiert werden. Ich nehme vielleicht mal als vorletzten Satz von Rousseau das Problem, um das es dabei geht, bei dieser liberalen Aufklärung. Am Anfang, im ersten Buch, erstes Kapitel vom Contrat Social, sagt er, der Mensch ist frei geboren und überall liegt er in Ketten. Wie ist es dazu gekommen? Das kann ich nicht sagen. Das heißt, das bleibt unaufgeklärt. Aber was das legitim machen kann, das glaubt er untersuchen zu können. Das heißt, die Frage, wie der Mensch in Ketten gekommen ist, bleibt unaufgeklärt. Und weil es unaufgeklärt ist, wird es fortgesetzt. Und deshalb ist der Kern nachher bei Marx der, dass er sagt, in dieser kapitalistischen Akkumulation, diese ist überhaupt nicht über die Gewaltgeschichte der ursprünglichen Akkumulation hinaus, sondern hat sie in sich aufgehoben und rationalisiert. Und worauf es ankommt, ist, sich diese bewusstlose Gewalt zu Bewusstsein zu bringen im Interesse der Verwirklichung der Philosophie, heißt es dann in den Frühschriften, im Interesse der Verwirklichung der Vernunft durch eine proletarische Revolution. Das war sehr lang. Ich danke für die Aufmerksamkeit und für die Geduld. Vielen Dank.